der Morgen graut. Er hat in seinem ganzen Leben nie zurückgefahren oder auf uns schaut. Und er weiß, dass er sterben wird, doch ein Nein, das kennt er nicht. Er ist da, wenn sein Land ihn ruft, dann tut er seine Pflicht. Und er weiß, echte Helden sterben einsam. Weiß er nur eins, er ist allein. Die ganze Nacht hat er an sie gedacht, wie konnte es geschehen? Seine Frau und sein Kind, wie wird's mit ihnen weitergehen? Denn er weiß, dass er sterben wird, doch ein Nein, das kennt er nicht. Er ist da, wenn sein Land ihn ruft, dann tut er sein. Und er weiß, echte Helden sterben einsam. Nur der Tod wird bei ihm sein. Echte Helden sterben einsam. In der letzten Sekunde weiß er nur eins. Wie konnte es geschehen? Seine Frau und sein Kind, wie wird's mit ihnen weitergehen? Denn er weiß, dass er sterben wird, doch ein Nein, das kennt er nicht. Er ist da, wenn sein Land ihn ruft, dann tut er seine Pflicht. Und er weiß, echte Helden sterben einsam. In der letzten Sekunde weiß er nur eins, weiß er nur eins. Echte Helden sterben einsam. Soll der Tod wird bei ihm sein. Echte Helden sterben einsam. In der letzten Sekunde.